Sie war ein bisschen aufgeregt, sie hatte viel von ihm gehört. Er saß an einem ruhigen Fluss, schien völlig unbewegt. Sie wagte kaum, ihn anzusehen und seinen Frieden so zu stören. Doch die Wärme, als sein Blick sie traf, sagte: Setz dich, lass uns sehen, lass uns sehen. Nicht wie ihr geschah, er war so ungekannt vertraut. Er sah bis in ihr Innerstes, Geheimnisse durchschaut. Er war der Mann der Rätsel, ja, und deshalb war sie dort. Und sie lauschte und sie lernte, was er sagte, Wort für Wort. Er sagte: Bring Licht ins Dunkel, sei Quelle dieses Lichts. Such den Ursprung deiner Quelle in allem und im Nichts. Bring Licht ins Dunkel, sei Quelle dieses Lichts. Such den Ursprung in allem und im Nichts. Kehrte in die Stadt zurück, wo war das rätselhafte Licht? Sie suchte und versuchte viel und fand es nicht. Sie kehrte an den Fluss zurück, wo der Mann der Rätsel schlief. Als sie bei ihm lag, da war sie fast schon für sich selbst ein Licht. Ihr eigenes Licht. Er sagte: Bring Licht ins Dunkel, sei Quelle dieses Lichts. Such den Ursprung deiner Quelle in allem und im Nichts. Bring Licht ins Dunkel, sei Quelle dieses Lichts. Such den Ursprung. Als sie bei ihm lag, da war sie fast schon für sich selbst ein Licht, ihr eigenes Licht, selbst ein Licht, ein Licht. Good.